Landminister Seiters erklärte demgegenüber, Nachbesserungen oder Änderungen am Vertragswerk werde es nicht geben. Bei dem Gespräch sei es lediglich um Erläuterungen und Informationen, nicht um Verhandlungen gegangen. FDP-Chef Graf Lambsdorff sprach von einem Ritual, bei dem in der Substanz nichts verändert worden sei. Der SPD-Kanzlerkandidat Lafontaine hat die umstrittene Empfehlung an seine Partei zurückgenommen, den deutsch-deutschen Staatsvertrag im Bundestag abzulehnen und im Bundesrat passieren zu lassen. In einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung begründete dies der saarländische Ministerpräsident damit, dass die Entscheidung über die Einführung der D-Mark in der DDR am 1. Juli längst gefallen sei. Auch habe die SPD Nachbesserungen erreicht. Er werde deshalb ein Ja der SPD-Bundestagsfraktion zum Staatsvertrag respektieren. Lafontaine bestätigte, dass er auch bei gesamtdeutschen Wahlen als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten antreten werde. Die beiden Berliner Stadtregierungen wollen die Einheit Berlins so schnell wie möglich verwirklichen. Dies erklärten der Ostberliner Magistrat und der Westberliner Senat bei ihrer ersten gemeinsamen Sitzung seit 42 Jahren heute im Roten Rathaus. Beide Seiten unterstrichen, Berlin solle Hauptstadt und Regierungssitz eines vereinten Deutschlands werden. Vereinbart wurde, dass Senat und Magistrat künftig alle 2 Wochen gemeinsam tagen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Im Konflikt zwischen der sowjetischen Zentralregierung und der Baltenrepublik Lettland zeichnet sich offenbar ein Kompromiss ab. Im Anschluss an ein Gespräch mit dem sowjetischen Staatspräsidenten Gorbatschow sagte der lettische Präsident Gorbunow am Abend in Moskau, dass Gorbatschow zu Beratungen über den rechtlichen Status der Republik während einer Übergangsperiode bereit sei, wenn Lettland seine Unabhängigkeitserklärung einfriere. Alles hänge jetzt vom Parlament in Riga ab, das morgen diese Frage erörtern werde. Demgegenüber wollte sich der litauische Präsident Landsbergis nicht konkret zu den Bedingungen Gorbatschows für eine Aufhebung der Wirtschaftsblockade äußern. Litauen befinde sich im Gegensatz zu Lettland in einer völlig anderen Rechtsposition, da es sich schon als unabhängiger Staat verstehe, erklärte Landsbergis. Mit der Mehrheit von 907-13 Stimmen bei 9 Enthaltungen hat der russische Kongress der Volksdeputierten heute in Moskau eine Deklaration über die Souveränität Russlands verabschiedet. Darin wird die Russische Republik zu einem selbstständigen Staat erklärt, dessen Verfassung und Gesetze Vorrang gegenüber denen der Sowjetunion haben. Die größte und bevölkerungsreichste der 15 Sowjetrepubliken behält sich in der Erklärung das Recht auf einen Austritt aus der UdSSR vor. Eine Abspaltung könne jedoch nur im Rahmen eines Unionsvertrags zwischen Moskau und den Republiken erfolgen, heißt es in der Deklaration. Der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende Helmut Kohl ließ nach dem befriedigenden Ausgang des Spitzengesprächs mit der SPD über den Staatsvertrag, der jetzt gesichert erscheint, Dampf machen. Und das über die DDR-CDU, die den schnellen Beitritt zum Grundgesetz und gesamtdeutsche Wahlen möglichst schon am 2. Dezember verlangt. Wie die Reaktionen in Ostberlin zeigten, keine koalitionspolitisch unbedenkliche, deshalb wohl auch durchaus herausfordernd gemeinte Initiative so kurz vor der Währungsunion. Ob Helmut Kohls künftiger Stellvertreter Lothar de Maizière, der zum Zeitpunkt der Ostberliner Entscheidung noch auf der Rückreise aus Washington war, voll hinter dem Zeitplan der Volkskammerfraktion seiner Partei steht, blieb am Abend offen. Dafür der Bundeskanzler. Und nicht ich, aber drüben in Ostberlin ist heute der Wahltermin zwischen dem 2. und 16. Dezember genannt worden. Nun sicher ist, um Deutschland für das Spannende, auch Michail Gorbatschow hat neu dazu beigetragen, mit einem Vorschlag, der 2 NATO-Kreisen erst einmal mit Skepsis kommentiert wurde, aber eben jetzt auf dem Tisch der Verhandlungen um Deutschland liegt. Mit diesen Anmerkungen sind auch schon unsere ersten Themen heute Abend angeschnitten. Zur Sendung gehören weiter Beiträge über Helmut Hausmanns Ermahnungen an potenzielle Ostinvestoren, über Christa Wolfs Antwort an ihre Kritiker und zu ersten Folgerungen der Verantwortlichen bei der Fußball-Weltmeisterschaft nach den Ausschreitungen der Rowdies. Gegen Ende dann Wall Street-Ergebnisse und die Presseschau. Zunächst aber zum Spitzengespräch der Koalition mit der SPD über den Staatsvertrag, das von den Teilnehmern heute unterschiedlich bewertet wurde, nachdem aber Wohl klar ist, dass der Staatsvertrag mit der DDR von der SPD nicht aufgehalten wird. Oskar Lafontaine hat unterdessen ja auch seine umstrittene Empfehlung zurückgezogen, im Bundestag gegen den Staatsvertrag zu stimmen und ihn im Bundesrat passieren zu lassen. Doch hören Sie den Bericht von Hans-Jörg Krieger. Es kam, wie es viele vorausgesagt hatten. Die Partie, also das Gespräch über eine Nachbesserung des Staatsvertrages, hatte ein Ergebnis, wie es in Spiel und Sport zwar immer wieder angestrebt, aber nie erreicht wird. Es gab nur Gewinner. Oder von dem für seine klare Sprache gerühmten FDP-Vorsitzenden Otto Graf Lambsdorff anders gesagt, bei dem Gespräch habe es sich eindeutig um ein Ritual gehandelt. Die SPD werde jetzt erklären, sie habe gekämpft und was erreicht, und die Koalition werde sagen, es sei bereits alles vorher geplant gewesen. Und so geschah es denn auch heute nach dem zweiten Spitzentreffen der Koalition und der größten Oppositionspartei. Schon alleine den Umstand, dass die wichtigsten der an den Vertragsverhandlungen beteiligten Minister bei dem Gespräch heute präsent gewesen seien, nahm SPD-Chef Vogel als Beleg für den Verständigungswillen der Regierung. Bei der zweistündigen Sitzung im Kanzleramt habe es sich nicht um eine Frühstücksunterhaltung gehandelt, sondern um eine sehr ernsthafte Diskussion. Ihr Ergebnis wertete Vogel alles in allem positiv. Es ist weitere Bewegung auf den Gebieten festzustellen, die wir zum Hauptgegenstand unserer Forderung gemacht haben. Das war A, der Bereich Erhaltung überlebensfähiger Betriebe und äußerste Anstrengungen, damit die Zahl der Arbeitslosen nicht höher wird als unbedingt nach den Umständen erforderlich. Zu der von der Bundesregierung bereits akzeptierten Importabgabe für bestimmte Branchen für eine Übergangszeit kam hinzu die Feststellung, dass bei der Arbeitsförderung die Qualifizierungsmaßnahmen Vorrang haben sollen vor Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe. Weiter ist hinzugekommen, dass nunmehr eine Kurzarbeitsregelung verwirklicht werden soll, die erheblich über die entsprechende Regelung in der Bundesrepublik hinausgeht und zur Aufrechterhaltung von vielen Beschäftigungsverhältnissen führen kann. Hans-Jochen Vogel wies aber auch auf die Punkte hin, wo die Bundesregierung den Vorstellungen der SPD nicht gefolgt sei. So sei sie ihr bei den Betriebsschulden kaum entgegengekommen und ebenso bei dem Wunsch, dass vom 1. Juli an die Betriebsgenehmigungen für alle Kernkraftanlagen in der DDR erlöschen sollten. Auch die von der Opposition gewünschte stärkere Beteiligung wurde nach Vogels Darstellung abschlägig beschieden. Demgegenüber wertete der Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD die Vereinbarungen über die Beschlagnahme des Parteivermögens der ehemaligen SED und der früheren Blockparteien als großen Erfolg. Ganz anders die Sichtweise von Kanzleramtsminister Seiters. Wenn der Oppositionsführer jetzt erklärt, auf die Forderungen der SPD zur Nachbesserung sei die Bundesregierung erst eingegangen, nachdem sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat geändert hätten, so ist das schlicht falsch. Wir verstehen natürlich die Situation unserer sozialdemokratischen Freunde, die Bundestagsfraktion in Einklang und Übereinstimmung bringen möchte mit ihrem Kanzlerkandidaten in Saarbrücken. Aber ich finde, die Liebe würde etwas zu weit gehen, wenn wir entgegen der Realität und entgegen unserer eigenen Überzeugung jetzt auch noch nur zur Lösung der internen Probleme der SPD sagen würden: Jawohl, Nachbesserungen waren nötig und sie sind erfolgt. Sie waren nicht nötig und sie erfolgen nicht. Wie auch immer, der Kanzleramtsminister erklärte namens der Regierung die Bereitschaft zu weiteren Gesprächen mit der SPD über alle Fragen der Deutschlandpolitik. Erwartet wird aber jetzt eine Zustimmung der Sozialdemokraten zu dem Vertrag. Was das angeht, wollte sich Hans-Jochen Vogel indessen nicht festlegen. Er verwies auf die Sitzungen der Partei- und Fraktionsgremien morgen und übermorgen, wo die Partei ihre endgültige Haltung zum Staatsvertrag bestimmen will. Wahrscheinlich in Anwesenheit ihres Kanzlerkandidaten. Nun, das waren Rückzugsgefechte von Vogel. Wenn also nun die Verabschiedung des Staatsvertrags gesichert ist, dann kann jetzt mit Volldampf die staatliche Vereinigung angegangen werden. Diesem Motto des Bundeskanzlers haben sich offenbar voll die Fraktionen von CDU und der Liberalen in der Volkskammer angeschlossen. Aus Berlin dazu Walter Godenschweger. Gesamtdeutsche Wahlen noch vor Weihnachten, genauer zwischen dem 2. und dem 16. Dezember. Darauf hat sich heute die Volkskammerfraktion von CDU und demokratischem Aufbruch verständigt. Am Rande der Sitzung sagte Staatssekretär Günter Krause, dieser Beschluss, der als Empfehlung verstanden werden soll, sei bei nur 6 Gegenstimmen gefasst worden. Außerdem wollen die Abgeordneten, dass die DDR bereits im Sommer nach Artikel 23 des Grundgesetzes zur Bundesrepublik beitritt. Und Landtagswahlen in der DDR sollen dann schon am 23. September stattfinden und nicht erst, wie ursprünglich geplant, am 2. Dezember. Staatssekretär Krause macht aber auch eine Einschränkung. Der Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes könne erst dann erklärt werden, wenn bei den 2+4 Gesprächen ein entsprechender Verhandlungsstand erreicht worden sei. Wenn also bei den Gesprächen zwischen den beiden deutschen Staaten, den drei Westalliierten und der Sowjetunion die äußeren Aspekte der deutschen Einheit, und dazu zählt das Sicherheitsbedürfnis der Sowjetunion, für alle Seiten zufriedenstellend gelöst sind. Der Koalitionsausschuss, so Krause, werde noch in diesem Monat zusammentreten. Die Fraktionen der Liberalen und der DSU werden dabei wohl keine Schwierigkeiten machen. Sie haben bereits den an bisherigen Plänen gemessen frühen Wahltermin unterstützt. Anders sieht es allerdings beim Koalitionspartner SPD aus. Während der SPD-Fraktionsvorsitzende Schröder in einem RIAS-Interview einen Wahltermin noch in diesem Jahr nicht ausschließen wollte, sprach der neu gewählte SPD-Parteivorsitzende Wolfgang Thierse von einem überfallartigen Beschluss der Fraktionen von CDU und demokratischem Aufbruch. Dieser sei absprachewidrig und widerspreche dem Geist der Koalition, nachdem alle Grundsatzfragen der Regierungspolitik gemeinsam besprochen werden sollten. Laut Thierse gab es eine eindeutige Verabredung, dass die deutsche Einheit betreffende Terminfragen erst nach dem Inkrafttreten des Staatsvertrages im Juli besprochen werden sollen und dann, so Thierse wörtlich, in aller Ruhe. Staatssekretär Günter Krause dagegen sagte, die Empfehlungen der CDU-DA-Fraktion sollten eine Entscheidung des Koalitionsausschusses nicht vorwegnehmen. Es gehe vielmehr darum, einen Fahrplan abzustecken. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat die Ostberliner Initiative erwartungsgemäß begrüßt. Fraktionsgeschäftsführer Friedrich Bohl sagte in Bonn, die CDU-DA-Fraktion habe als erste politische Kraft in der DDR konkrete Zieldaten für die Verwirklichung der deutschen Einheit genannt. Der Beitritt der DDR zum Grundgesetz wird natürlich nicht ohne Rücksicht auf den Stand der internationalen Verhandlungen im Kreis der Vier mit den beiden deutschen Regierungen erfolgen können. Und da sind die Bedingungen noch längst nicht fixiert. Aber ein neuer sowjetischer Vorschlag wurde bekannt. In der Rede nämlich Gorbatschows vor dem obersten Sowjet. Dazu Hermann Krause. Die Mitgliedschaft eines Vereinten Deutschlands in der NATO stellte Staatspräsident Michail Gorbatschow heute in einer Rede vor dem obersten Sowjet unter bestimmten Voraussetzungen in Aussicht. Gorbatschow sagte, wir werden zustimmen, wenn es sich um eine assoziierte Teilnahme handelt. Gleichzeitig aber müsse damit eine Wandlung der beiden Militärblöcke einhergehen. Das Vereinte Deutschland, so Gorbatschow in seiner mehr als einstündigen Rede, sollte den Verpflichtungen beider Seiten nachkommen. Eine gekürzte Bundeswehr könne NATO-Mitglied bleiben, die ebenfalls reduzierten Truppen in der DDR sollten der vereinten neuen Regierung unterstellt werden. Für eine bestimmte Zeit sollten die sowjetischen Truppen noch in der DDR stationiert bleiben. Einhergehen mit alledem aber müsse die Umstrukturierung von NATO und Warschauer Pakt, so der Kreml-Chef. In vertraulichen Gesprächen habe er auf dem Gipfel in Washington mit dem amerikanischen Präsidenten Bush darüber gesprochen. Konkreter habe er diese Frage mit der britischen Premierministerin Thatcher behandelt. Nach dem letzten Treffen der Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes beginne dieser bereits mit einer Veränderung seines Wesens. Von der NATO könne man nun Gleiches erwarten. Die Sowjetunion würde es begrüßen, wenn dies schon auf der nächsten NATO-Tagung im Juli die während des Kalten Krieges geborene Militärdoktrin behandeln werde. In einer Übergangsperiode, deren Zeitraum Gorbatschow nicht festlegte, könne das Vereinte Deutschland Mitglied in beiden Blöcken sein, wobei es die Verpflichtungen von DDR und Bundesrepublik übernehmen würde. Die Möglichkeit einer politischen Mitgliedschaft in der NATO nach dem Vorbild Frankreichs bezeichnete der Präsident als nicht mehr aktuell, da die Streitkräfte Frankreichs doch innerhalb der NATO berücksichtigt würden. Dies wüssten nicht nur Experten, auch Präsident Bush habe ihm gegenüber dies zugestanden. Mehrfach wiederholte der Kreml-Chef die Aufforderung an die NATO zu reagieren. Bisher habe man nur positive Stimmen gehört, an Taten und praktischen Schritten mangle es noch. Mit dieser Haltung zur Deutschlandfrage setzt Gorbatschow die Linie fort, die sich bereits beim Treffen der Warschauer Paktstaaten zu Wochenbeginn andeutete. Dort wurde in einem Abschlusskommuniqué nämlich die Wandlung in ein politisches Bündnis beschlossen. In der Erklärung war die ausdrückliche Ablehnung der NATO-Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands nicht vorhanden. Nicht unwesentlich zu der neuen Entwicklung dürften auch die Gespräche der beiden Außenminister Genscher und Shevardnadze in Brest beigetragen haben. Dass es dennoch Probleme beim Ausbau der Beziehungen zwischen Ost und West geben wird, ließ Gorbatschow gleich zu Beginn erkennen. So machte er klar, dass bei der nächsten Startrunde, bei Start 2 also, die Sowjetunion das Ausklammern der britischen und französischen Atomwaffen nicht weiter hinnehmen werde. Gleichzeitig warnte Gorbatschow davor, die Interessen der Sowjetunion in der Deutschlandfrage zu ignorieren. Dies könne die positiven Prozesse in Europa ernsthaft gefährden, so der Staatspräsident. Unter den Reaktionen aus der NATO auf Gorbatschows Vorstellungen hier die maßgebliche, nämlich die des US-Präsidenten im Bericht von Gieselher Sorge. Auch von einer abgestuften doppelten Bündniszugehörigkeit der Deutschen halten die Vereinigten Staaten nicht. Präsident Bushs Absage auf den neuen Gorbatschow-Vorschlag ließ nicht lange auf sich warten. Ein vereinigtes Deutschland solle ohne Vorbedingungen der NATO als Vollmitglied angehören, unterstrich der amerikanische Präsident erneut. Außenminister James Baker warnte ebenfalls davor, für Deutschland wieder einen Sonderstatus zu schaffen oder die deutsche Souveränität nach der Einigung einzuschränken. Dies könne nur die Saat künftiger Instabilität säen, stellte Baker bei einer außenpolitischen Anhörung im Kongress fest. Er ließ Verständnis dafür erkennen, dass die Sowjetunion am Ende in der Frage der deutschen NATO-Mitgliedschaft nicht isoliert sein wolle. Doch auch die NATO werde sich der neuen Situation in Europa anpassen. Das Bündnis sei nicht nur in der Lage, Kriege zu verhindern, sondern auch Frieden zu gestalten, betonte Baker, der sich überzeugt davon zeigte, dass das, was der Westen vorschlage, stabilisierend wirke und am besten für West- und Osteuropa sei. Als eine unabdingbare Voraussetzung für Frieden und Stabilität nannte DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière in seiner Rede vor dem Nationalen Presseclub in Washington die Synchronisierung der europäischen und der deutschen Einigung, also das mit der Einigung gleichzeitige Entstehen neuer Sicherheitsstrukturen. De Maizière schloss damit den ersten Besuch eines DDR-Ministerpräsidenten in den USA ab. Zur Bilanz, die man in seiner Delegation zog, hier Wolfgang Hauptmann. Ostberlins Regierungschef de Maizière war nicht gekränkt, als er bei einem Spaziergang in New York nicht erkannt wurde. Es störte ihn auch nicht, dass er trotz seines Treffens mit Präsident Bush dem hiesigen Fernsehen nur einige Sekunden wert war und in den großen Zeitungen erst auf Seite 8 oder 10 auftauchte. Seine Delegation ist trotzdem zufrieden. Die Reise nach Amerika habe die Probleme der DDR ja auch nicht mit einem Sprung lösen sollen, man habe aber einen wichtigen Schritt getan, der hoffentlich Spuren hinterlassen habe. Der bescheidene Ministerpräsident hat in seiner Delegation keine großspurigen Leute mitgenommen. Wenn sie trotzdem plötzlich ein Stück größer geworden sind, liegt das an der herzlichen Aufnahme ihres Chefs im Weißen Haus. Bush habe bei dieser Gelegenheit von der historischen Rolle der DDR gesprochen und zu erkennen gegeben, dass die USA für die Hilfe der DDR bei der Umwandlung Osteuropas dankbar sind. Sehr aufmerksam hätten er und Außenminister Baker die Lagebeurteilung de Maizières angehört, die von abbröckelnder Einigkeit im Warschauer Pakt ausgeht, was die Probleme der Sowjetunion noch vergrößere. Um den Feinden Gorbatschows nicht unnötig Munition zu liefern, dürfe der Westen die Niederlage des östlichen Systems nicht als Sieg herausstreichen. Die Mitgliedschaft des Vereinten Deutschlands in der NATO sei für den Kreml eben schwer zu verdauen. Ein Kompromiss sei eher denkbar, wenn die militärische Bedeutung von NATO und Warschauer Pakt so schnell wie möglich durch politische Neustrukturierung überschattet werde. Die DDR-Delegation gewann in Washington den Eindruck, dass die USA zwar zögern, diesen Weg zu gehen, aber die Notwendigkeit erkannt haben, Gorbatschow seinen Entschluss zu erleichtern. Es wird offenbar über einen Vertrag diskutiert, der die Anwesenheit sowjetischer Truppen in der DDR noch auf einige Jahre festschreibt und Umfang wie Tempo ihres Abzuges an entsprechende amerikanische Schritte koppelt. Während Lothar de Maizière kurz zuvor noch in den USA vor Unternehmern seine Heimat als idealen Investitionsstandort angepriesen hatte, musste Bundeswirtschaftsminister Hausmann als Gastredner vor der Jahrestagung des Bundesverbandes der deutschen Industrie in Bonn mangelnde Bereitschaft für Investitionen in der DDR beklagen. Hören Sie Klaus Hofmeier. Helmut Hausmann präsentierte sich seinem unternehmerischen Publikum als Appellpolitiker und gab folgendes Petitum zu Protokoll. Nicht nur unsere europäischen Nachbarn, sondern auch wir, meine Damen und Herren, haben unsere marktwirtschaftliche Reifeprüfung zu bestehen. Mit Sorge betrachten wir, wie in manchen großen Unternehmen anfängliche Bereitschaft, mutige, große Investitionsentscheidungen zu treffen, zugunsten von neuen Arbeitsplätzen, wie diese Bereitschaft etwas nachlässt. Kleinliche Bedenkenträger, Subventionsträger, die buchhalterischen Kostenrechner dürfen nicht die Oberhand bekommen. ein freidemokratischer Wirtschaftsminister, der kleinliche Bedenkenträger in der Wirtschaft und Subventionsjäger auf einer Jahrestagung des BDI an den Pranger stellt, das gibt es nicht alle Tage. Sonst erfreuen sich nämlich vor allem Gewerkschafter einer kritischen Aufmerksamkeit der Wirtschaftspolitik. Aber nun sind jene industriellen Unternehmer an der Reihe, deren anfängliche Osteuphorie inzwischen einer offenbar verzagten Ernüchterung gewichen ist. An sie richtete sich der folgende Appell. Ich wünsche mir, nein, wir müssen von unseren Unternehmern fordern, dass sie in die DDR, in Osteuropa investieren. Es gibt keinen Grund abzuwarten. Die politischen Entscheidungen für den marktwirtschaftlichen Aufbruch der DDR sind längst unumkehrbar. Wer nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages noch über unsichere Rahmenbedingungen klagt, sucht häufig in Wahrheit nur eine Ausrede. Müssen Sie dann Gorbatschows Bedingungen erfüllen. Dazu Näheres von Hermann Krause aus Moskau. Man könnte das Zusammentreffen von Staatspräsident Michail Gorbatschow mit dem litauischen Vorsitzenden des Obersten Sowjets, Vytautas Landsbergis, mit der Überschrift betiteln: Gott sei Dank, Sie reden endlich miteinander. Dies ist in der Tat das vielleicht wichtigste Ergebnis der Gespräche. Man hat sich darauf verständigt, die verhärteten Fronten aufzubrechen. Dass dies nicht ohne Kompromisse von beiden Seiten geht, hat an erster Stelle Michail Gorbatschow begriffen. Gestern machte er noch einmal klar, dass er nicht mehr verlange als das Einfrieren der Unabhängigkeitsbeschlüsse während der Zeit der Gespräche. Somit akzeptiert der Kreml-Chef, dass die baltischen Staaten sich aus dem Verband der Union lösen wollen. Es geht eigentlich nur um das Wie und Wann. Vor kurzem hat Gorbatschow Litauen in Aussicht gestellt, die Unabhängigkeit in einem Zeitraum von 2 Jahren zu gewähren. Diese Frist wird ihm wohl auch jetzt vorschweben. Bei der Unterredung mit den 3 Vorsitzenden der Obersten Sowjets von Estland, Lettland und Litauen hat sich Gorbatschow besonders an den litauischen Parlamentspräsidenten Gorbunov gewandt. Ihm schlug er vor, über den rechtlichen Status während der Übergangszeit hinweg sofort Verhandlungen aufzunehmen, vorausgesetzt die Unabhängigkeitsdeklaration wird eingefroren. Die Esten und Letten sind in ihren Beschlüssen weniger radikal gewesen als die Litauer. Ihnen wird deshalb eine zeitweilige Aussetzung leichter fallen, winkt als Ergebnis doch ein Prozess, an dessen Ende die endgültige Loslösung von Moskau steht. Und zwar ohne Streit, ohne Verhängung einer Blockade, die letztendlich der heimischen Wirtschaft am meisten schadet. Hinter der Strategie Gorbatschows verbergen sich indes noch 2 Hoffnungen. Einmal könnte es gelingen, über die Einbindung durch den Baltischen Rat, in dem Litauen, Estland und Lettland ihre Politik absprechen, auch Landsbergis auf einen Kompromisskurs zu bringen. Wenn Lettland als erstes seine Unabhängigkeitserklärung einfriert und Gespräche aufnimmt, können die anderen beiden Republiken sich schlecht verweigern. Sonst wäre der Rat gespalten. Andererseits hofft der Präsident natürlich immer noch, dass es ihm gelingt, durch eine veränderte Struktur die Balten in einer neu zu organisierenden Union zu halten. Zum ersten Mal sprach Gorbatschow gestern von einer zukünftigen Union souveräner Staaten, nicht mehr von einer Union souveräner Republiken. Sollte sich der sowjetische Präsident bei seinen Gesprächen in Washington bei dem amerikanischen Präsidenten Rat geholt haben, dass es Gorbatschow mit der Neugliederung der Union ernst ist, machte er auch vor dem Föderationsrat, in dem die Spitzenpolitiker der einzelnen Republiken sitzen, gestern klar. Die Umstände zwingen ihn dazu. Nicht so sehr von den Balten geht zurzeit der Druck aus, deren Forderungen sind seit langem bekannt. Aus dem eigentlichen Kernland, aus Russland, kommt eine massive Kritik an dem bisherigen Verbund der Sowjetrepubliken. Leider hat uns der Bericht aus Bonn über das Hochschulsonderprogramm von Bundesbildungsminister Jürgen Möllemann nicht erreicht. Wir werden den Bericht heute Abend wahrscheinlich im Blickpunkt am Abend oder in Kultur aktuell senden. Zum Schluss jetzt die internationalen Pressestimmen, die heute Ansgar Rau ausgewählt hat. Sprecher ist Dieter Kurze. Mit dem sowjetischen Vorschlag einer bedingten NATO-Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands nach Umwandlung des westlichen Bündnisses in eine politische Institution beschäftigt sich die Pariser Zeitung Libération. Zuallererst, was bedeuten in der Sicht Gorbatschows die Einhaltung der Verpflichtungen der DDR und die Beibehaltung sowjetischer Truppen auf ihrem Boden während einer Übergangszeit? Wollte der sowjetische Präsident sagen, dass der eingeleitete und unterbrochene Rückzug der Roten Armee offiziell als suspendiert angesehen werden muss? Meine Damen und Herren, am Mikrofon Hans-Peter Probst. Dies war ein Tag der Gewalt in Bukarest. Heute früh räumte die Polizei brutal den Universitätsplatz im Zentrum, wo seit April Demonstranten kampierten. Gegner von Ion Iliescu, dem Übergangspräsidenten und Wahlsieger vom Mai. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten und die Bilder der Ausschreitungen erinnerten an die Ereignisse aus den letzten Tagen der Ceausescu-Ära. Von mehreren Toten und zahlreichen Verletzten ist die Rede. Zur Situation in der rumänischen Hauptstadt gleich weitere Informationen. Die übrigen Themen dieser Sendung: Gorbatschow lenkt gegenüber Litauen ein, Inge Fied in Magdeburg festgenommen, SPD legt Haltung zum Staatsvertrag fest, Kommandeurstagung der Bundeswehr zur künftigen deutschen Armee, Geständnis im Prozess um die Chemiefabrik in Libyen, der heutige Spieltag bei der Fußballweltmeisterschaft in Italien, alternativer Büchnerpreis verliehen und natürlich Wall Street und Pressestimmen. Auch mit dem vor 2 Monaten verhängten Wirtschaftsembargo hat der sowjetische Präsident Gorbatschow den Unabhängigkeitswillen der Litauer nicht brechen können. Eine Rücknahme der Unabhängigkeitserklärung komme nicht in Frage, das machten Präsident Landsbergis und Ministerpräsidenten Prunskiene wiederholt deutlich. In der Moskauer Zentrale entschloss man sich zu einem flexibleren Vorgehen und so wurde heute nach einem Treffen zwischen Ministerpräsident Ryzhkov und Frau Prunskiene eine Lockerung der wirtschaftlichen Strafmaßnahmen angekündigt. Kurz vor der Sendung hatten wir Verbindung zu unserer Korrespondentin Elfi Siegel in Moskau. Ich fragte sie zunächst, wie diese Entwicklung mit Blick auf das Litauen-Problem einzuschätzen ist. Man bewegt sich aufeinander zu. Das heißt, beide Seiten sind doch flexibler geworden und sind an einer Lösung des Konfliktes interessiert. An welche Voraussetzungen ist denn diese Bereitschaft zur Lockerung des Embargos geknüpft? Wenn man darauf Bezug nimmt, was die litauische Ministerpräsidentin Prunskiene heute gegenüber der Presseagentur Interfax gesagt hat, so ist ihr heute im Gespräch mit dem sowjetischen Ministerpräsidenten Ryzhkov und dem Parlamentsvorsitzenden Lukjanow eigentlich klar gemacht worden, dass die Litauer für eine Übergangsperiode, in der verhandelt wird, ihre Unabhängigkeitserklärung vom 11. März einfrieren sollen. Und das ist dann auch eine Art Voraussetzung oder Vorbedingung für die völlige Aufhebung der Wirtschaftsblockade. Also das heißt, die Lockerung ist sozusagen eine Geste des guten Willens von Seiten Moskaus. Und dann soll das litauische Parlament die Unabhängigkeitserklärung aussetzen, aber nicht zurücknehmen, nicht? Nicht zurücknehmen, obwohl auch gerade Präsident Gorbatschow eigentlich immer wieder betont hat, dass man es am liebsten natürlich sehe, wenn die Litauer diese Erklärung zurücknehmen, annullieren und sich sozusagen auf den Boden der sowjetischen Verfassung wiederbegeben. Aber die Litauer haben hartnäckig klar gemacht, dass sie das nicht tun werden. Und sie haben ja 2 Monate lang diese Wirtschaftsblockade erduldet und doch einiges hingenommen an Verschlechterung der Lebensqualität, an Arbeitslosigkeit und Industrie- und Versorgungsproblemen. Darum geht es nun nicht mehr. Gorbatschow hat gestern in einer Rede vor dem obersten Sowjet in Moskau eigentlich seine Flexibilität im Falle Litauens dargelegt und eben gesagt, dass man bereit sei, das Einfrieren, also ein Moratorium dieser Unabhängigkeitserklärung hinzunehmen für die Zeit, in der verhandelt wird. Und die Litauer haben nun Interesse, dass sie Garantien bekommen, dass diese Verhandlungszeit wirklich eine Übergangsperiode ist. Ein litauischer Abgeordneter hat gesagt, dass es wirklich um ein Einfrieren geht und nicht um einen Dauerfrost. Sie haben die Rede Gorbatschows gestern schon angesprochen, Frau Siegel. Dazu ist ja heute noch bekannt geworden, dass Gorbatschow den 15 Republiken sozusagen ein Konzept vorgelegt habe, ein Konzept für eine Union souveräner sozialistischer Republiken. Es sind ja nicht nur die Balten, die Litauer, die Esten, die die Unabhängigkeit wollen, sondern auch andere Republiken. Könnte hier der Schlüssel zur Lösung des Nationalitätenproblems liegen? Vielleicht ein Ansatz. Gorbatschow hat diesen Begriff Union souveräner sozialistischer Republiken gestern während einer Sitzung des Föderationsrates, an dem die Präsidenten der Republiken qua Amt also teilnehmen und an dem zum ersten Mal der litauische Parlamentspräsident Landsbergis auch teilgenommen hat, als Gast, wie er sagte. Also da hat Gorbatschow diesen Begriff gebraucht. Die Balten haben gestern Abend auf einer Pressekonferenz den Begriff schon wieder abgewandelt. Sie sprachen von einer Union souveräner Republiken. Das Wort sozialistisch haben sie auch ja bereits gestrichen aus ihren Verfassungen. Und hier ist vielleicht ein neuer Ansatzpunkt vorhanden. Man muss nun sehen, eine Arbeitsgruppe soll diesen Begriff sozusagen mit Inhalt erfüllen. Sie sollen ein Konzept für einen neuen Unionsvertrag entwickeln, also für eine neue Definition des Verhältnisses zwischen Zentrale und Republiken. Und man will ja in der Sowjetunion die Marktwirtschaft einführen in der Wirtschaft. Das bedeutet natürlich, dass die Republiken untereinander das Recht haben, Wirtschaft, also Handel zu treiben, Verträge abzuschließen. Und Gorbatschows Pressesprecher Maslennikow hat heute gesagt, dass sie sogar das Recht haben sollen, sich auch politisch unterschiedlich zu entwickeln. Die Nachrichtenagenturen sprechen von den schwersten Unruhen in Rumänien seit dem Sturz der Ceausescu-Diktatur im Dezember. Präsident Iliescu bezeichnete die Ausschreitungen als Versuch, die gewählte Regierung zu stürzen. Am Telefon Gábor Kiszely. Herr Kiszely, guten Abend. Was hat sich denn am Nachmittag und im Laufe des Abends in Bukarest zugetragen? Nun, in den späten Abendstunden ist es in Bukarest nach wie vor unruhig. Auf dem heute Morgen von der Polizei gewaltsam geräumten und im Laufe des Tages von Demonstranten zurückeroberten Universitätsplatz befinden sich mehrere tausend Menschen. Sie lassen die, wie es heißt, zweite Revolution in Rumänien hochleben. Für die Nacht wird mit der Ankunft von weiteren Tausenden gerechnet. Es handelt sich dabei allerdings um die Anhänger von Staatschef Ion Iliescu, die den Sicherheitskräften beistehen wollen. Die Bereitschaftspolizei und die Fallschirmjäger haben heute mehrere Male das Feuer auf die Demonstranten eröffnet. Die Zahl der Toten und Verletzten konnte bis zur Stunde nicht ermittelt werden. Fest steht dafür, dass bei den am Nachmittag stattgefundenen Zusammenstößen 23 Menschen verwundet worden sind. Inzwischen hat Staatspräsident Iliescu in einer Rede bestätigt, dass das Gebäude des Polizeipräsidiums von den Demonstranten in Brand gesteckt worden sei. Das Fernsehgebäude, auf dessen Gelände die Menschenmenge heute einmal schon vorgedrungen ist, wird mittlerweile von gepanzerten Fahrzeugen bewacht. Der Staatschef beschuldigte die Oppositionellen des Umsturzversuches. Nach seinen Worten handele es sich um eine wohlorganisierte Aktion der sogenannten Eisernen Garde, einer faschistischen Vorkriegsorganisation. Auch das Gebäude des Innenministeriums ist schwer beschädigt worden. Die Demonstranten haben hier 10 Polizeifahrzeuge in Brand gesteckt. Zur Eskalation ist es gekommen, nachdem die Polizei heute Morgen den Universitätsplatz gewaltsam geräumt hatte. Dieser Platz war von Oppositionellen seit 53 Tagen besetzt gehalten worden. In den frühen Morgenstunden erschien hier die Sicherheitskraft, zerstörte die Zelte der kampierenden Demonstranten und es wurden 260 Personen festgenommen, deren Schicksal weiterhin ungewiss ist. Die Hungerstreikenden wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Wenige Stunden später erschienen aber wieder Tausende von Demonstranten, setzten Polizeifahrzeuge in Brand und bewarfen die Sicherheitskräfte mit Steinen und Flaschen. Die Studenten haben zum Generalstreik aufgerufen. Die Nationale Partei der Liberalen hat die Festnahmen energisch verurteilt. Es ist gegenwärtig noch nicht abzusehen, welche Reaktionskette die Ereignisse des heutigen Tages landesweit auslösen werden. Die Frage also, ob die antikommunistischen Demonstranten, vorwiegend Studenten und andere Jugendliche, mit einer Massenbasis rechnen können, ist noch offen. Ja, Herr Kiszely, ganz kurz vielleicht noch, es spricht ja wohl einiges für die Version von einer organisierten Aktion, wenn es da heißt, die Demonstranten seien mit Lastwagen vor die verschiedenen Gebäude gebracht worden. Diese Meldungen gibt es selbstverständlich, die gibt es aus mehreren Quellen. Auf der anderen Seite besagen Meldungen, dass zum Beispiel die Erstürmung des Fernsehgebäudes von Regierungsagenten durchgeführt worden sei, bereits seit Tagen unter den Demonstranten ihr Unwesen treiben. Das sind einander widersprechende Meldungen. Ich habe selbst in der rumänischen Fernsehsendung Lastwagen beobachten können, aber die können auch von anderen sein. Das lässt sich also noch nicht bestätigen, weder pro noch contra. Dankeschön, Gábor Kiszely. Meine Damen und Herren, nach Susanne Albrecht vor einer Woche, nun also Inge Fied festgenommen. Man darf gespannt sein, wann die nächste Festnahme eines RAF-Mitgliedes in der DDR erfolgt. Dass sich weitere gesuchte, mutmaßliche Terroristen dort aufhalten, ist mehr als nur möglich, wie auch DDR-Innenminister Diestel heute in Bonn zu erkennen gab. Wer in den Wald geht und Pilze sucht und zwei findet, der kann davon ausgehen, dass irgendwo noch weitere stehen. Zur Festnahme von Inge Fied und den Stasi-Verbindungen nun aus Ost-Berlin Hermann Finke. Die Geschichte des Staatssicherheitsdienstes der DDR wird in diesen Tagen um eine Facette bereichert. Die Krake Stasi hat nicht nur ein 16-Millionen-Volk unter Dauerkontrolle gehalten und terrorisiert, sondern ist auch ein seltsames Bündnis mit steckbrieflich gesuchten, mutmaßlichen Terroristen aus der Bundesrepublik eingegangen. Wie anders soll man erklären, dass mindestens zwei Mitglieder der ehemaligen Rote Armee-Fraktion, die in der vergangenen Nacht in ihrer Wohnung in Magdeburg festgenommene Inge Fied und die vor einer Woche in Ost-Berlin gefasste Susanne Albrecht, jahrelang unter falschem Namen in der DDR leben konnten. Ohne Mitwirkung der Stasi wäre der Aufbau einer neuen Existenz im SED-Staat kaum möglich gewesen. Denn wenn überhaupt etwas in dieser DDR klappte, dann war es die Überwachung der Bevölkerung. Susanne Albrecht brauchte nach den Recherchen eines DDR-Journalisten vor 2 Jahren ganz plötzlich eine neue Bleibe, weil ihre wahre Identität bekannt geworden war. Sie kam in der Sowjetunion unter und fand eine neue Beschäftigung verrückterweise in einer Kernforschungsanlage. Ohne Beteiligung der Stasi ist dieser schnelle Ortswechsel nicht denkbar. Die Informationen über Inge Fied sind nach wie vor ziemlich spärlich. Die 46-Jährige hat in den letzten 2 Jahren in Magdeburg gelebt, davor in Dresden. Wie es heißt, ist sie von Nachbarn entdeckt worden. Diese informierten nicht die Polizei in Magdeburg, warum wohl nicht, sondern klugerweise ein Revier in Braunschweig. Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden und das Zentrale Kriminalamt der DDR leiteten dann gemeinsam die Festnahme ein. Inge Fied gehört zu den Symbolfiguren der RAF. Sie wird mit einer ganzen Serie von brutalen Mordanschlägen in Verbindung gebracht. Unklar ist, welchen Vorteil sich die Stasi von ihrem Untertauchen in der DDR versprach. Vielleicht hoffte der staatliche Kontrollapparat einfach, ein weiteres Instrument gegen die Bundesrepublik in die Hand zu bekommen. Ein Instrument, das unter bestimmten Konstellationen hätte nützlich sein können. Denkbar ist, dass sich noch weitere mutmaßliche RAF-Terroristen in der DDR aufhalten. Die Dresdner Morgenpost hat bereits gestern den Namen von Silke Meyer-Witt ins Spiel gebracht. Sie wird wegen Beteiligung an der Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer gesucht. Das Blatt machte den Kaderleiter einer Dresdner Druckerei ausfindig, der nach eigenen Angaben von der Staatssicherheit den Auftrag erhalten hatte, eine Eva Maria S. aus der Bundesrepublik zur Fotografin auszubilden. Die Spuren der Stasi sind überall zu finden. Und was bewog die RAF-Aktivisten, unter das Dach des von ihnen doch so verachteten DDR-Staatsapparates zu kriechen? Womöglich war dies Anfang der 80er Jahre ihr letzter Schlupfwinkel, die kleinbürgerliche Existenz in der spießigen DDR. Mit der Weltrevolution im Kopf kamen sie in 2 Zimmerwohnungen anonymer Neubauviertel unter. Susanne Albrecht kehrte vor einer Woche nach Berlin zurück, vermutlich, weil sie den Geldumtausch nicht verpassen wollte. Mit der DDR gehen auch die Reste der in der Deutschen Demokratischen Republik untergekommenen RAF unter. Es ist ein elender Untergang. Endspurt bei den Beratungen über den Staatsvertrag in Bonn und Ost-Berlin. Hier wie dort tagte heute der Ausschuss Deutsche Einheit. Bundeskanzler Kohl traf sich mit Oppositionsführer Vogel und der Fraktionsspitze der Union in Sachen Garantieerklärung zur polnischen Westgrenze. Und die SPD begann am Abend einen Sitzungsmarathon, an dessen Ende eine klare und mit Blick auf Wahlen auch möglichst überzeugende Antwort zum Staatsvertrag mit der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion stehen soll. Über die Präsidiumssitzung in Bonn berichtet Hans-Jörg Krieger. So hätte sie sich die Nächte in Bonn nicht vorgestellt, klagte scherzhaft ein weibliches Mitglied des Präsidiums, bevor Parteichef Hans-Jochen Vogel kurz nach 20 Uhr die Sitzung eröffnete. Es wurde also von vornherein mit einer langen Diskussion gerechnet. Und das ist nur der Auftakt eines Sitzungsmarathons, das sich über den ganzen Donnerstag erstrecken wird. Morgen sollen nacheinander der Parteirat, der Parteivorstand, der Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion und schließlich noch die gesamte Fraktion zusammentreten, um letzte Klarheit über die Haltung der SPD zum Staatsvertrag mit der DDR zu schaffen und der Partei nach den Konflikten der letzten Zeit wieder den inneren Frieden zu geben. Dazu kann nach Auffassung einiger Präsidiumsmitglieder beitragen, dass der Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine sich morgen nach Bonn bemühen wird und damit, wie es der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Björn Engholm ausdrückte, einen Schritt auf jene zugeht, die seine Meinung nicht teilen. Aber auch Engholm glaubt offensichtlich nicht an Wunder. Wir werden mit einer Einschätzung in die Parteiratssitzung gehen, mit einer gemeinsamen Einschätzung des Vertragswerkes. Und dann wird es wie bei vielen, nein, nicht bei vielen, wie bei wenigen großen Vorhaben in der Vergangenheit wohl Einzelnen überlassen werden, wie sie sich entscheiden. Also ich denke, hier wird das Gewissen eine erhebliche Rolle spielen in der Einschätzung der eigenen Entscheidung. Und dementsprechend scheint es auch Egon Bahr halten zu wollen. Ich mache das auch abhängig von der Beratung hier. Ich habe eine persönliche Auffassung dazu, aber ich will die nicht sagen, bevor ich nicht alle Argumente gehört habe. Von allen befragten Präsidiumsmitgliedern ist heute Abend zwar bestritten worden, dass man sich mit der Perspektive gesamtdeutscher Wahlen noch in diesem Jahr beschäftigen werde. Aber das Thema beschäftigt ohne Zweifel die Führungsgremien. Engholms Meinung zu einem Wahltermin im Dezember. Dies halte ich nach wie vor für weder wünschenswert noch wahrscheinlich. Es muss in der DDR noch eine ganze Menge passieren. Es müssen Strukturen entstehen, föderale Strukturen insbesondere, damit die Menschen zu etwa ähnlichen Bedingungen wie hier wählen können. Man kann nicht drüben auf ein gerade eben beendetes zentralistisches System allgemeine deutsche Wahlen aufstocken. Das wäre sehr schwer. Umgekehrt, wenn drüben die Karte Artikel 23 sehr frühzeitig gezogen wird, dann wird die Welt wieder etwas anders aussehen. Also ich gebe zu, das Tempo wird nach wie vor von den Menschen und der Regierung in der DDR mehr bestimmt als von uns. Dennoch, die SPD stellt sich auf alle Möglichkeiten ein. Es wird überlegt, die Vereinigung mit der SPD der DDR schon auf dem Parteitag in Bonn Ende September zu vollziehen. Beschlossen ist angeblich noch nichts, auch nicht, wie gerüchteweise verlautet, dass Oskar Lafontaine der Vorsitz einer gesamtdeutschen SPD übertragen werden soll und Hans-Jochen Vogel der Fraktionsvorsitz in einem gesamtdeutschen Parlament. Ein Diskussionsthema heute Abend, Hans-Jochen Vogel. Nein, wird es nichts geben, denn das ist keine Sache, die man durch Behauptungen dieser oder jener Art nach einer Art und Weise behandelt, die für die Partei schädlich ist, sondern das wird zunächst einmal im Einvernehmen mit der Schwesterpartei und dann in den Gremien, die dafür legitimiert sind in der SPD, vorbereitet. Und das hat noch gute Zeit. BLF, kontrovers. Mit der Ankündigung, gesamtdeutsche Wahlen sollten schon im Dezember stattfinden, liegt die Ost-CDU ganz auf der Linie der Bonner Regierungsparteien. Die SPD, hier wie dort, in Ost-Berlin ja mit an der Regierung, zeigt sich zögerlich. Wir haben es eben im Beitrag nochmal gehört. Thema des Streitgesprächs heute also die Frage, kommen gesamtdeutsche Wahlen zu schnell? Darüber diskutieren der Staatsrechtler Rupert Scholz und die Bundesgeschäftsführerin der SPD, Anke Fuchs. Es war ausgemacht, dass man erst nach dem 2. Juli Verhandlungen über den Wahltermin aufnimmt und ich glaube, dabei muss es bleiben. Es muss ja auch erstmal die Frage geklärt werden, wie sehen die Beitrittsbedingungen aus? Ist eigentlich die Einbettung in den europäischen Friedensprozess geregelt? Wenn das alles geregelt ist, werden auch Sozialdemokraten sich einer zügigen gesamtdeutschen Wahl nicht verweigern. Ich höre das aus meiner Sicht ausgesprochen gerne und ich glaube, dass das allgemein so gesehen wird. Zu Koalitionsverhandlungen oder Vereinbarungen in Ost-Berlin kann man sich sicherlich hier schwer äußern. Ja, nur Herr Scholz, ist natürlich schon so, dass wir, wenn wir das gemeinsam auf den Weg bringen wollen, darauf achten müssen und auch appellieren müssen, insbesondere hier an die Ost-CDU, dass man Vereinbarungen einhält. Sonst kriegt man erstmal wieder eine Debatte über die Frage, wer hat welche Vereinbarungen gebrochen. Deswegen ist der Wahltermin keine Debatte, die wir parteipolitischen Prioritäten unterordnen sollten. Nein, da bin ich schon mit Ihnen einig. Es sollte und kann keine parteipolitische Frage sein. Aber es ist auf der anderen Seite, glaube ich, richtig, nachdem sich ja doch in der Bundesrepublik eine, und ich höre das auch aus Ihren Worten heraus, durchaus eine Neigung zu raschen Wahlen ergibt, dass Sie auch die Parteien in Ost-Berlin dazu erklären oder ihre Willens- und Meinungsbildung vorantreiben. Und ich meine, Frau Fuchs, Sie sehen ja doch sehr klar, der Prozess der deutschen Einigung muss schnell gehen, aus vielen Gründen, und er kann schnell gehen nach dem Staatsvertrag, dem die SPD ja nun zustimmen wird, wenn ich es richtig sehe. Ist meines Erachtens die Voraussetzung auch für den Beitritt nach Artikel 23 der DDR zur Bundesrepublik geschaffen? Und warum sollen wir dann nicht rasch gemeinsam wählen, nicht erst noch einmal einen Bundestag wählen? Und Sie wissen, am 13. Januar muss nach unserer Verfassung gewählt sein. Ich meine, man sollte die Frage wirklich rasch anfassen. Ja, nun, da geht es ein bisschen schnell. Also, einig sind wir, dass drüben in der DDR CDU und SPD in der Koalition erst einmal auch ihre Bedingungen zum Beitritt formulieren müssen. Und ich denke, dann brauchen wir Zeit, um auch unsere Bevölkerung auf dem Weg zur deutschen Einheit mitzunehmen. Deswegen wäre ich ja froh, wenn Verfahrensfragen geregelt wären. Ich wäre auch froh, wenn Terminfragen geregelt wären, damit wir dann die Chance nutzen können, in unserer Bevölkerung den Unmut und das Misstrauen gegen den gesamtdeutschen Weg aufzuarbeiten. Wenn dieses die politische sozusagen Vereinbarung sein könnte, wären wir ein Stückchen weiter. Aber ich sage noch einmal, erstmal ist die Frage, welche Beitrittsbedingungen gibt es drüben? Zweitens, schafft es eigentlich die Außen- und Sicherheitspolitik, die Einbettung in den europäischen Friedensprozess so zu organisieren, dass wir wirklich ein souveräner Staat sind? Wenn diese außen- und sicherheitspolitischen Bedingungen alle erfüllt sind, dann wären wir in der Tat einen Schritt weiter. Und dann macht es auch keinen Sinn, sich dazu verschließen. Wir Sozialdemokraten wollen uns ja auch frühestmöglich zu einer Partei vereinigen. Von daher ist, glaube ich, das Signal in Richtung auf Gesamtdeutsch auch von uns jetzt gesetzt. Ich würde gerne an zwei Punkten nochmal einhaken, Frau Fuchs. Das eine ist, Sie sprechen vom Unmut oder ähnlichen Missstimmungen bei uns in der Bevölkerung. Ich meine, dass hier auch von Ihrer Partei, auch von Ihrem Kanzlerkandidaten leider sehr viel in dieser Richtung beigetragen worden ist. Ich meine vielmehr, dass es richtig ist, die Hauptverantwortung, die wir haben, haben wir den Menschen in der DDR.